Sechstes Kapitel. Was für erstaunlich große Armeen ihr in Flandern hattet. Bruder Tobi, sagte mein Vater, ich weiß, du bist ein so ehrlicher Mann und hast ein so gutes und aufrichtiges Herz, als jemals Gott erschaffen hat. Es ist doch deine Schuld nicht, wenn alle die Kinder, welche gezeugt werden, mit dem Kopf voran auf die Welt kommen. Aber, glaub es mir, lieber Tobi, es ist schon genug an den Zufällen, welche ihnen unvermeidlicherweise über den Häuptern schweben, dass es gar nicht nötig ist, sie auf diesem Weg unnötigerweise noch neuen auszusetzen. Sind diese Gefahren, sagte mein Onkel Tobi, indem er seine Hand auf meines Vaters Knie legte und ihm ganz ernsthaft nach einer Antwort ins Gesicht sah, sind diese Gefahren heutzutage größer, Bruder, als vordem? Bruder Tobi, antwortete mein Vater, wenn ein Kind nur in redlicher Weise gezeugt worden, gesund und lebendig auf die Welt kam und sich die Mutter im Wochenbett wohlbefand, weiter bekümmerten sich unsere Vorfahren um nichts. Den Augenblick zog mein Onkel Tobi seine Hand von meines Vaters Knie weg, lehnte sich ganz sanft in seinen Stuhl zurück, hob seinen Kopf so weit in die Höhe, dass er eben das Gesims des Zimmers sehen konnte und pfiff seinen Regimentsmarsch.